Wann geht der Film genau? Um 16 Uhr? Um 16 Uhr, aber das ist ja dann noch ein Vorschau. Ja, mindestens. Wenn also abends, mehr. Abends war das letzte Mal eine Stunde Werbung. Nein! Abends. Doch. Ey, würde ich also mit 45 Minuten Werbung, dann kam der Eisverkäufer nochmal, dann kam nochmal Werbung. Also die waren nochmal nicht an, gell? Ja, ja. Und dann dieser voller Raum. Mach ich. Ich könnte kotzen, ne? Der Kinoraum ist komplett voll. Mhm. Und dann erst traut sich keiner zu sagen, dass er ein Eis will, dann geht er fast wieder raus. Der Erste, so der hinten in der letzten Reihe, so, ich hätte auch eins. Ich hätte gerne auch eins. Und dann die ganze Kinosaal. Ich auch. Ja, das stimmt, das geht ja auch. Aber das war letztes Mal auch so. Eine Stunde Werbung. Ja, so 45 Minuten, meine ich. Ich habe mir auch gedacht, das kann doch nicht so lang dauern jetzt hier. Das ist für mich mit meiner Konformantenblase mal sehr stressig, weil ich den perfekten Moment abpassen muss, wann ich während der Vorschau aufs Klo gehe. Aber kennst du das Running Pee? An dieser Stelle muss ich mal eingreifen, denn die App, die ich meinte, heißt Run P, nicht Running P. So, und jetzt geht die Sendung schon wieder weiter. Das ist eine App, die hat mir meine Freundin letztens gezeigt. Du startest das mit einem Film und die haben dann die Filme schon gesehen quasi und die können ja sagen, jetzt passiert ein Monolog von 7 Minuten. Oder so, von vier, ja, Running P musst du mal gucken. Das haben wir letztens bei Tor waren wir, glaube ich, und da musste meine Freundin auch aufs Klo und dann hat sie gesagt, ja, es gibt doch das und das, dass du jetzt das lässt du mitlaufen zum Film und dann vibriert das in deiner Tasche, so jetzt kannst du quasi mal aufs Klo gehen, weil du hast jetzt 4 Minuten Zeit, da passiert jetzt nichts Großartiges, was du mitbekommen willst. Ist ja cool. Müsst ihr mal googeln, Running P, meine ich, heißt das. Das ist die App, die mir gefehlt. Da gibt es auch für den Marathon. So, jetzt kommt die Phase, wo man mal besser pinkeln gehen könnte. Ich glaube nicht, aber... Jetzt kommt gleich der Mann mit dem Hammer. Da kommt die Chance umzukehren. Ja. Steigen Sie jetzt aus. Genau. Aber sowas hätte ich für den Florenz-Marathon gebrauchen können. Ich hab's mir schon gedacht. Ey, das war... Ich habe sowas noch nie erlebt. Aber ich glaube, das war auch durchs Wetter. Das war einfach kalt. Es hat vor allem geplätschert. Ja. Also ich bin ja sehr sensibel mit Wasserplätschern. Nee, ich eigentlich nicht so, aber ich glaube eher, das ging darum, dass so, es war einfach kalt und du hast nicht geschwitzt. Weißt du? Und ich habe ja ständig was getrunken, weil du musst ja ein bisschen bei Laune halten, den Körper. Verstehe ich, hätte ich auch was getrunken. Ja. Also bei dem Wetter, naja, gut. Dann wollen wir loslegen. Ne? Leg mal los. Herzlich willkommen zur Episode 48 der Wechselzone mit jeder Menge Sport, Spaß und Überraschung. Sport, ist ja klar, wir sind die Nummer 1 im Ausdauersport. Das streichen wir jetzt mal. Nein, Quatsch. Spaß, wir haben alle schon Episode 8 gesehen und werden spoilern. Das ist ein Riesenspaß. Und Überraschung, der Daniel ist zu Besuch. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin die Überraschung. Ihr müsst jetzt überrascht sein. Ja. Und der Adrian ist auch da. Ich bin auch da, ja. Ja, das war keine Überraschung. So, ja, wir halten einfach mal einen kleinen Talk so über... Genau. Pre-Star Wars Talk. Ja, Pre-Star Wars Talk. Ich weiß nicht, was erwartet ihr euch von dem Film? Tja, ich gehe einfach davon aus, dass er gut wird. Und er wird, ganz ehrlich, der neue Star Wars... Mit E, beim ersten Mal gucken wird auf jeden Fall gut, weil dann bist du so in diesem, also ich bin voll in diesem Star Wars Fieber gerade. Und ich habe gestern Abend, wo ich eigentlich keine Zeit hatte, irgendwie um 10:30 nochmal den letzten angemacht, den Episode 7, war dann direkt total gehypt wieder. Und der kann, also für mich kann er jetzt so von der Wahrnehmung nur gut werden. Beim zweiten Mal gucken kann man dann vielleicht das kritischer sehen. Ja, ich habe mir gestern auch nochmal reingezogen, der Adrian war ja unterwegs, da habe ich noch ein Bild geschickt, ich mache meine Hausaufgaben für morgen. Genau. Ich bin das komplette Gegenteil. Ich muss sagen, also das Star Wars Fieber hat mich noch nicht wirklich gepackt. Ich meine, ich freue mich zwar auf den Film, natürlich, aber irgendwie bin ich da jetzt noch nicht so richtig drin. Also vielleicht kommt's, wenn wir irgendwie vom Kino stehen oder so. Aber spätestens wenn der Vorhang aufgeht und der Film anfängt. Ich finde das übrigens sehr stressig, dass da gab es ja einen speziellen Namen für dieses. Es war einmal vor langer Zeit, dass das nicht mehr kommt, weil das war für mich immer so der größte Gänsehautmoment. Ja. Aber spätestens wenn die Musik einsetzt. Aber das war ja nur bei Rogue One so. War das bei Episode 7? Bei Episode 7 war das auch so. Ja, kam das? Ich kann mich jetzt auch... Ihr habt das gestern gesehen. Ihr müsst Gott sei Dank, das ist ein Austausch von kein Nerd-Podcast. Ja. Ja, aber nee, ich hab, bin mir sehr, sehr sicher, zu 99,9%, dass es einen gab, da ich die Diskussion mitbekommen habe, ob es einen geben wird oder nicht. Und dann kam quasi raus, dass es einen geben wird. Und ich habe mir das irgendwie so... Also ich bin jetzt sehr gespannt, weil ich bin mir eigentlich total sicher, ich habe ja gestern auch bei Netflix noch mal Episode 7 gesehen, ich bin mir fast sicher, dass da kein... Wollen wir nebenbei noch mal Netflix machen? Nee, brauchen wir nicht. Wir haben hier... Google ist unser Freund und wir fragen mal... Live-Recherche. Ja, jetzt müsst ihr noch mal ein bisschen... Und in der Zwischenzeit frage ich einfach mal den Daniel, wie es ihm so die letzten Tage gegangen ist. Was macht das Erdnussbutter-Universum? Es ist tatsächlich ganz, ganz gut zurzeit. Über das Training werden wir sicherlich später noch mal reden. Auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen lediert, Weihnachtsfeiermäßig. Gar nicht mehr aufgrund, ich bin Informatiker, ich bin nicht aufgrund des Alkoholkonsums auf der Weihnachtsfeier lediert, sondern aufgrund des Essens. All you can eat is mein Feind. Dabei stehe ich gar nicht so sehr auf dieses All-You-Can-Eat-Essen. Ich finde das eigentlich ganz gut. Nee. Es ist geschmacklich nicht so geil. Und dann hasse ich mich manchmal selbst dafür, dass ich dann sage, jetzt habe ich auch meine 20, 25 Euro bezahlt, jetzt will ich da auch ordentlich mit was rausgehen. Aber dieses Jahr habe ich mich sogar noch zurückgehalten und trotzdem war es am nächsten Tag. Gestern Morgen war ich ja dann laufen. Also Gott sei Dank war es auch ein langsamer Lauf auf dem Plan. Ja. Plus Glatteis, plus Sturm. Ich hätte aber auch nicht schneller gekommen tatsächlich. Wie schaut es bei dir aus? Es läuft. Ich kann dir wirklich nicht anders sagen, als dass ich vor allem mit meinen Schwimmen sehr zufrieden bin. Ja. Also das läuft ganz gut. So auf der Trainingsfront gesehen, ansonsten so recht stressig. Ich komme gerade so quasi aus München. Aber ich kann mich wirklich nicht beschweren. Passt. Mhm. Aber was hast du in München gemacht? Dies und jenes. Also, kein Kommentar. Okay, verständlich. Es gab ein Opening Crawl. Jetzt hier nicht oben lesen, weil das ist schon für den achten Teil. Irgendwie jemand hat das hier anscheinend gespoilert. Also in den Bildern zumindest gibt es einen und ich bin mir auch relativ sicher. Hat dich das nicht wahnsinnig wütend gemacht, gerade wenn du gerade schon in den Bildern gespoilert wurdest? Nee, ich habe das ja nicht gelesen. Ich habe nur noch Episode 8 gelesen. Ja, nee, da lese ich nicht weiter. Ich war wahnsinnig sauer. Ich möchte gerade meinen Unmut freien Lauf lassen. Es gibt eine IT-News-Webseite, die heißt golem.de. Golem.de hat gestern einen Hauptartikel in dem größten Spot auf der Homepage direkt, also nicht inhaltlich gespoilert, aber direkt erstmal eine total miese Kritik in die Überschrift gepackt. Zu viel davon, zu viel davon, zu viel von jedem. Und ich sitze davor und will einfach nur irgendwas über irgendwelche Prozessoren lesen und über irgendwelche Updates und Sicherheitsfixes und sitzt davor und denkst einfach so, fickt euch. Ich wäre am liebsten in die Redaktion gefahren und hätte da jemanden abgestimmt. Ja, das ist dann immer diese krassen Überschriften finde ich auch immer ganz schlimm, auch wenn du jetzt immer über Sport dann liest, dann siehst du irgendwie, oder ich sag mal diese, weißt du? Apropos, jetzt wo du sagst, ja, beende das mal. Ja, das. Also ich meine, du hast einfach eine Überschrift, wo dann quasi, oh, das klingt interessant, da muss ich unbedingt nochmal drauf gehen, um mir den Artikel nochmal durchzulesen. So, was wolltest du? Ja, apropos Überschriften, ich habe auf dem Weg nach München gelesen, dass Chris Froome des Dopings positiv getestet wurde auf das Asthma-Mittel Sulbutamol, heißt das, glaube ich. Mhm. Angeblich darf er das nehmen, hat er, glaube ich, das Zweifache dessen, was erlaubt war, Intus. Und das kann man angeblich dann wiederum nicht als Spray nehmen, sondern muss man schon wirklich irgendwie in Form der Tabletten, keine Ahnung, ich kenne mich jetzt damit wirklich nicht aus, und hat jede Menge Zeit und hat mir da was dazu durchgelesen. Das Verwirrende dabei ist, dass man da gar nicht irgendwie davon... Das steht zwar auf der Dopingliste, aber so richtig Vorteile kann man sich davon nicht erwarten. Also wenn du Asthmatiker bist, dann hilft dir das, aber dann bist du auf dem normalen Level wie wir. Deshalb, ja, komisch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt überall die Überschrift, der nächste Dopingsünder, Chris Froome und so weiter. Ja, das blöde Radsport kommt da halt nicht aus den Schlagzeilen. Es tut mir halt so ein bisschen leid. Ja, wirklich, weil es ist ja schon irgendwie, es ist ja immer der Radsport, aber es ist ja leider beim Fußball nicht viel anders. Beim Fußball gibt es halt leider nicht das Interesse, dass man es aufdecken will. Ja. Das ist halt das Problem. Der Schaden wäre dann doch einfach zu groß. Wenn der Volkssport in Deutschland da Ich glaube, da gibt es eine große Dunkelziffer. Das ist das Ding, ja. Das Problem war halt, dass ich Radsport schon so ein bisschen auf dem richtigen Weg gesehen habe. Ne? Aber es sind schon jetzt wirklich die guten Jungs dabei. Ich meine, ich bin nicht so bleiäugig zu glauben, dass da gar keine mehr dopt. Ne? Aber es sind ja jetzt keine 90er, ne, wo wirklich dann eine rollende Apotheke durch Frankreich rollt. Also ich fand es ein bisschen schade, weil ich glaube, es wird so ein bisschen aufgebaut, das Ganze. Ich kenne mich so mit dem Asthma-Mittel nicht so aus, aber es gab da sehr viele Stimmen, die gesagt haben, also eigentlich kann er sich davon nicht so einen riesen Vorteil irgendwie oder kann davon nicht erwarten, weil du bist da erst, wenn du, das Kuriose an der Geschichte ist dann wieder, dass 80% der Spitzensportler Asthmatiker sind und dieses Mittel nehmen dürfen, bis zum gewissen Grad. Das ist der Punkt, wo ich mal hinterfragen würde, welcher Arzt stellt die ganzen Scheine daraus? Kleine Anekdote dazu, meine Mutter ist dieses Jahr ihren ersten Wettkampf gelaufen, ist auch schwere Asthmatikerin und hat dann natürlich dann auf diesem Anmeldebogen angegeben, dass sie Asthmatikerin ist und welche Medikamente sie nimmt, und sie durfte erst nicht starten. Sie musste dann tatsächlich auch ein ausführliches Attest beim Volkslauf, weiß ich nicht, irgendwo in Krefeld oder so, müsste dann das Attest vorlegen, sonst hätte sie bei den 5 Kilometern nicht mitlaufen dürfen. Fand ich auf der einen Seite sehr kurios, auf der anderen Seite denke ich so, ja. Ich sag mal, weißt du, wenn da jetzt irgendwie jemand wäre, der da wirklich tatsächlich um den Sieg läuft und da jetzt irgendwie irgendwelche Preise gibt's, ne, Geldpreise oder sowas, dann ja, vielleicht, aber weißt du, so ein Just-for-Fun-Lauf, weißt du, und jemand ist wirklich Asthmatiker, muss das Ding nehmen und muss da irgendwelche Formulare ausfüllen, ist schon krass, also hörst du zum ersten Mal, tatsächlich. Ja. Ich hab das vorher auch noch nie gehört und war direkt komplett baff, also ich kenne nur diesen Standardspruch, wo du dann anhakst, so, ja, ich befinde mich in einer guten körperlichen Verfassung und ich werde vorm Ziel nicht tot umfallen. Ja, genau. Das bestätigen ja. Ich glaube, in Florenz musstest du ja, glaube ich, auch einen Attest zumindest mitbringen, dass du fähig bist, den Marathon zu laufen. Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, außerhalb von Deutschland sehr beliebt. Ja, in Frankreich ist es auch so. Ja, da musst du auch immer ein ärztliches Attest vorlegen. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt mit den Franzosen an sich ist. Ich weiß, dass es die Regelung gibt für Ausländer. Ne? Wenn wir jetzt als Deutsche das starten wollen, das ist in Spanien so, in Frankreich, in Italien auch. Ne? Ja. Du brauchst auf jeden Fall einen Attest. Ja, auf jeden Fall. Musstest du das auch beim Xterra? Ja. Okay. Ja, was ich zum Chris Froome auch nochmal meine 5 Cent dazu geben wollte, ich habe mir diesen Artikel auch mal durchgelesen, sage ich jetzt mal, und er sagt, dass er das angegeben hat, dass er jetzt die Dosis erhöhen müsste und das wäre vom Arzt aus okay gewesen. Und deswegen glaube ich, so wie du, Adrian, schon sagtest, das wird einfach mehr viel größer aufgebauscht, als es wirklich überhaupt wert ist. Und da es der Radsport ist, dann, ja. Ich kann mich noch an das Spiel erinnern, Liverpool gegen Borussia Dortmund, wo Dortmund, glaube ich, 3-1 geführt hat und 4-3 verloren hat. Und da war der Abwehrspieler von Liverpool auch des Dopings überführt worden. Und ich sag mal, wer von den Hörern weiß das? Ich weiß es nicht. Das Ding ist halt, das Traurige ist halt, selbst wenn sich das jetzt am Ende so rausstellt, dass der Chris Froome, dass das dann gesagt wird, ja okay, das war tatsächlich bekannt und das ist gar kein anklagbarer Dopingfall, dann ist es ja schon längst unter den Tisch gefallen. Es bleibt eigentlich nur im Gedächtnis, so wie es jetzt dann eben aufgebauscht wird. Ja, es ist Radsport und da hat schon wieder jemand gedopt und nichts anderes bleibt nachher in den Köpfen. Das ist halt das eigentlich Traurige. Ja. Und wenn man sich heute so die Bild-Zeitung anschaut, dann genau das steht da drauf. Ne? Also genau darum geht es. Ich meine, Bild-Zeitung, die bauschen das Ganze immer sehr, sehr gerne auf. Und das ist halt so ein bisschen das Ärgerliche an der Geschichte. Aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, ob das stimmt, weil ich habe da mal, wie gesagt... Wollen wir mal anrufen? Nein. Ob das stimmt mit dem Asthma-Mittel. Ob das wirklich tatsächlich so ist, weil da gab es wohl ein paar Athleten, die haben sich da, also keine Profi-Athleten, sondern Amateure, die gesagt haben, ja, ich bin auch Asthmatiker, ich muss das Zeug auch nehmen, aber es bringt mir gar keinen Vorteil. Mhm. Wenn ich es nicht nehme, dann habe ich einen Nachteil, weil ich einfach jetzt nicht auf eurem Level bin. Erst wenn ich es nehme, dann bin ich erst mehr oder weniger auf dem Level, ne, dass ich überhaupt Sport machen kann. Ne, und ich weiß nicht, was da jetzt die doppelte, ich glaube bis zu 1000 was, Mikrogramm oder ne, wie auch immer die Messeinheit da ist, ist erlaubt und der hatte 2000 Intus. Hm. Ja. Wobei auch ich mich fast frage, Ich frage mich ja, es muss ja irgendeinen Grund geben, weswegen das auf der Dopingliste steht. Wobei, auch da, ich bin manchmal skeptisch. Mir ist da wieder ein Fall präsent aus dem Fußball. Da wurde tatsächlich in der dritten Liga mal jemand gesperrt. Der hat irgendein Haarwuchsmittel genommen. Was wohl, aber ich habe da auch von Chemie keine Ahnung. Aber Doping für die Haare. War wahrscheinlich Alpecin tatsächlich. aber das fand ich auch super absurd. Dann wurde tatsächlich das Spiel annulliert und die andere Mannschaft hat die 3 Punkte gewertet gekriegt, plus der Spieler für 3 Spiele gesperrt, weil er ein Haarwuchsmittel genommen hat. Das ist, ich blick da nicht durch. Also die Kölner Dopingliste, die ist schon ellenlang. Also das kann man wohl sagen. Das ist so. Ja. Da steht jede Menge drin. Ich meine, als Profiathlet musst du ganz, ganz genau auch wissen, was du zum Beispiel auch isst. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie im Ausland irgendwas isst und dann nicht liest, was da drauf steht, dann können da ja irgendwelche Spuren, Elemente von irgendwas drin sein, was auf der Dopingliste steht. Und so wurden auch wohl der ein oder andere des Dopings überführt. Ja. Aber mal so Interesse halber, wen dachtet ihr, wird irgendwann mal rauskommen, dass er gedopt hat? Von wem denkt ihr das oder habt ihr immer so erwartet? Unabhängig von der Sportart. Unabhängig von der Sportart. Cristiano Ronaldo. Okay. Usain Bolt. Ich auch. Usain Bolt, habe ich immer gedacht, irgendwann wird er schon rauskommen, weil der war einfach so dominant über alle anderen. Aber weißt du, aber andererseits ist das wieder natürlich Usain Bolt gegenüber unfair. Weil er wurde bestimmt 100.000 Mal getestet und ist nie was rausgekommen. Ich glaube, du wirst ja auch immer getestet, wenn du gewonnen hast. Schon allein deswegen musst du dann dahin. Und ich meine, wie oft hat er schon gewonnen? Ja. Vielleicht war das ein genetischer Freak, wer weiß. Ja, klar, aber das ist halt, der war halt so, wie auch der Daniel sagte, Cristiano Ronaldo, so ein Typ, so ein Ausnahmeathlet, wo du dann denkst, entweder kommt er vom anderen Stern oder er muss was genommen haben. Aber das ist irgendwie schon eigentlich, wie du sagst, eine unfaire Denke eigentlich für Leute. Guck mal, damals hat Michael Jordan niemals. Jemand behauptet, er hätte gedopt und kann dadurch halbe Spielfeld fliegen. Also, das ist ja so 90er Jahre, da hat gar keine an Doping gedacht und Radsport. In früher 90er Jahren, das war ganz normal. Also das hat sich da ja über Jahrzehnte schon so etabliert. Irgendwann wurde es halt, wurde da halt immer mehr drauf geachtet. Aber das ist ja auch hier in Deutschland mehr ein Thema, als jetzt zum Beispiel in Spanien oder Italien ist das gar nicht mehr so ein Thema, Doping. Ne? Auch jetzt in Amerika, die kommen da erst so langsam dahin, ne? Wo wir jetzt in Deutschland sind. Aber das Doping-Thema, so Doping-Überführung, so, das ist schon irgendwie so schon ein ziemlich deutsches Thema. Ja, ich glaube, die Deutschen sind da tendenziell eher sehr korrekt. Und was in dem Fall ja auch gar nicht mal schlecht ist, weil da gibt es ja einfach um Wettbewerbsgleichheit und auch letztlich zum Schutz der Athleten, dass sie sich nicht irgendeinen Scheiß in den Körper jagen. Aber das ist halt schon so eine typisch deutsche Denke. Ne? Da muss auch alles korrekt ablaufen, wenn der da gewinnt. Alles. Das wollte ich auch sagen. Also das ist wirklich so, glaube ich, unsere Denke. Es muss schon alles gerecht zugehen. Aber es gibt da halt auch einen anderen Doping-Fall, der momentan Schlagzeilen macht, und das ist ja die russische Leichtathletik-Szene. Ja, dazu fehlt mir ein, ihr habt ja beide Netflix, habt ihr Icarus gesehen? Wenn nicht, auf jeden Fall nachholen, weil da geht es nämlich darum. Ne? Da geht es ja wirklich um die Aufdeckung der, beziehungsweise es fängt ja ganz anders an. Es fängt so an, dass ein Typ, ein Radsportler, so ein Wettbewerb, der über die Alpen geht, mitmachen will, ein Ami ist das, der will sich aber mit Hilfe eines russischen Arztes, der will einfach versuchen, also zu gucken, wie es ist, wenn er jetzt wenn er wirklich so das Profi-Programm eines, sage ich mal, Profi-Radsportlers so durchzieht, mit allem drum und dran, was die genommen haben. Und der hat tatsächlich da den einen gefunden, dessen Namen mir leider entfallen ist, der ihm da wirklich hilft. Ne? Und das macht er wohl eine Zeit lang. Und dann kommt irgendwie zu der ARD-Sendung. Die haben da ja, ich meine, im Endeffekt hat ja irgendwie der eine Reporter von der ARD das Ganze aufgedeckt. Ne? Und genau. Und das kam halt bis nach Amerika. Und dann hat er Typ Schiss gekriegt. Und dann geht's los. Aber jetzt will ich von dir erzählen. Also es ist wirklich sehr sehenswert. Ja? Also da geht's wirklich auch um Leben und Tod im Endeffekt. Weil die Russen, die machen da ja auch kurzen Prozess, ne? wenn's irgendwie zu weit geht. Also sehr sehenswert. Icarus sollte man sich angeschaut haben. Könnt ihr aber in die Shownotes hauen. Ja, auf jeden Fall. Und der Rich Roll, den wir auch schon hier mehrmals erwähnt haben im Podcast, der hat letztens, ich weiß nicht, vor 2 Wochen oder so, hat er den Typen von Icarus, den Film, also der die Hauptrolle führt, aber auch den Film quasi produziert hat, interviewt. Aber also auch sehr, sehr hörenswert. Können wir auch nochmal reinhauen in die Show Notes. Ja, machen wir. Aber ich denke, viele werden Rich Roll ja sowieso abonniert haben. Ja, also ich habe davon ehrlich gesagt nichts gehört, aber auch zu den russischen Athleten kann ich ehrlich gesagt nichts sagen, weil ich diesen Fall gar nicht so verfolgt habe. Aber man hört halt immer, dass sie jetzt alle gesperrt haben oder die ganze Nation ausgeschlossen haben. Aber du kannst unter neutraler Flagge starten und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich persönlich würde es nicht unbedingt machen wollen, weil das, ja, irgendwie verliert das ja dann seinen Reiz, aber irgendwie. Wenn du halt sowas dann hörst, finde ich es ein bisschen traurig für die Welt, sage ich jetzt mal. Weißt du, das ist irgendwie so. Ja, wobei ich finde, was ich gut finde, dass man dann wirklich den Sport dann ermöglichen will, trotzdem an den Spielen teilzunehmen, indem man dann halt sagt, ihr könnt unter neutraler Flagge starten. Das finde ich dann wiederum sehr gut, dass man dann sagen kann, ich distanziere mich so ein bisschen von dem Leichtathletikverbund, der da dann halt eben Scheiße gebaut hat oder da halt systematisch gedopt hat. Auch wenn es mir schwerfällt zu glauben, dass nicht vielleicht dann auch alle, die unter neutraler Flagge starten, vielleicht auf irgendeine Art und Weise, vielleicht ja sogar unbewusst, weißt du ja letztlich gar nicht, genau. Was vom Verband den Sportärzten gesagt wird. Ich glaube, das gibt's auch, dass es einfach am Sportler vorbeigeht, dass dann gesagt wird, dieser Athlet muss die Leistung bringen und dann steht halt in dem Plan von dem Arzt, dass mal das die eine oder andere Substanz dem Sportler verabreicht wird. Kann ich mir auch vorstellen. Klar, könnte sein. Ich meine, so war es ja früher in der DDR. Ne? Da wussten die Athleten auch nichts davon. Aber um nochmal Einblick in Ikarus zu geben, also da war jetzt nicht nur die Regierung mit involviert, sondern auch das Geheimdienst. Wie heißt es, Nachfolgegeheimdienst von KGB, der hat das halt jetzt einen anderen Namen, aber ja, im Endeffekt, ne, geht es ja um das Gleiche. Und die haben es, rausgekriegt, wie man diese Proben, die von den Athleten genommen werden, die werden dann in so Döschen verschlossen und die kriegst du nicht auf. Und die haben es rausgefunden, wie man es aufkriegt. Und haben da durch irgendwelche unterirdischen oder irgendwelche Geheimgänge haben das Ding rausgeholt und die Proben geöffnet. Also das müsst ihr euch angucken. Also das ist ja so absurd alles und so also wirklich so heftig. Das ist schon echt krass. Ja, so Staatsdoping, nichts anderes ist das in Russland, was da vor sich geht. Ja, da hängt ja auch massiv Prestige. Wenn ja, häufig ja dann eben gerade Olympia, immer das Battle Chinesen gegen Russen, gegen Amerikaner, wer holt die meisten Medaillen? Da hängt halt massiv Prestige und Image von den jeweiligen Ländern und den Sportnationen von ab. Zu der, als die Olympischen Spieler in China waren, in Peking? Mhm. Ja. Da war sogar eine teilweise Rede von Gendoping. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass sowas auch bald kommt, wenn schon irgendwie nicht jemand schon drauf und dran ist, da jetzt irgendwie welche gendedopten Athleten zu künstlich zu produzieren. Keine Ahnung, wie sowas geht. Ja, das ist schon, das nimmt Ausmaße, das ist schon echt. Der Witz ist ja, es schweift ein bisschen ab, aber ist der tatsächlich der Punkt, dass man ja gerade an dem Punkt ist, dass man versucht, Genmaterial künstlich zu verändern, um eben zum Beispiel Krankheiten einzudämmen oder gewisse Behinderungen bereits im Vorfeld ausschließen zu können. Und also ich glaube schon, dass wenn man in die Richtung forscht, dann gibt es garantiert auch Leute mit entsprechend finanziellen Möglichkeiten, klar, die in die andere Richtung forschen. Mhm, auf jeden Fall. Ja, und da man... Herzlich willkommen bei einem Verschwörungstheorie-Podcast. Wir sind hier live bei KenFM. Wir haben recherchiert für Sie. Ja, um da jetzt mal den Bogen nochmal rumzuspannen, wer nicht dopt, der muss trainieren. Und ich verfolge Daniel, ich mache gerade ein Stalking, Lukas, wenn du so willst. Wer dope trainiert auch. So ist es nicht. Oder allein. Ja, vielleicht was weniger trainieren, weiß ich nicht. Auf jeden Fall verfolge ich den Daniel sehr intensiv momentan, weil ich sehr gespannt bin auf dein Utrecht-Ding. Baudruck auf. Nein, das ist ein Druck. Ich meine, im Endeffekt willst du, glaube ich, was erreichen. Und du sagtest ja in eurer Koch-Episode, ach Mist. In der Kochsendung. In der Kochsendung. Ja, ich habe nämlich gerade. Das ist ein kleiner Traum von mir, wirklich irgendwann mal eine Kochsendung zu haben. Das ist tatsächlich. Also vielleicht irgendwann mal. Also ihr seid drauf und dran, also zumindest in der letzten. Wir haben schon mal ein Gericht. Genau. Gekocht, live. Ja, ich. deswegen sagte ich gerade Scheiße, weil ich wollte euch ein Gericht, so ein schnelles Thai-Curry, da kommt Erdnussbutter rein, das wollte ich euch eigentlich, also wollte ich dir heute eigentlich mitbringen, aber ich habe es leider vergessen. So, wir sehen uns ja nicht. Ja, aber ich schick's dir mal, das ist echt lecker. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was du da abreißt, und ich gehe mal zu 90% davon aus, dass du dein Ziel erreichen wirst, wie es auch dann aussieht. Aber ja, momentan bereitest du dich sehr, sehr, sehr strukturiert darauf vor, und du ziehst das knallhart durch, habe ich das Gefühl. Wie geht's dir dabei? Gib den Leuten nochmal einen kleinen Einblick, wie das jetzt mal ist, mit Trainer zu trainieren. Ja, es ist halt tatsächlich, es ist ein krasser Unterschied wirklich. Also wenn ich dran denke, wie es vorher war, da bin ich ja wirklich nach Lust und Laune einfach losgelaufen. Was nicht schlecht war, was auch riesig Spaß gemacht hat. Aber es ist halt dann, also ich nehme jetzt mal als bestes Beispiel so die langen Läufe, die ich momentan sonntags mache. Sonntags, warum auch immer, ist momentan immer Scheißwetter. Und diese, normalerweise würde ich jetzt frei Schnauze trainieren, würde ich Sonntag rausgucken. Entweder ich würde gar nicht laufen oder ich würde so einen schnellen Zehner machen, möglichst schnell und möglichst kurz. Und dann kann ich sagen, ich habe was geleistet, aber jetzt gehe ich auch wieder auf die Couch. Und es ist dann zum einen eine große Überwindung zu sagen, ich gehe jetzt trotzdem meine 28, 26 oder 30 Kilometer laufen. Aber auf der anderen Seite steht das für mich vollkommen außer Frage, das zu machen, weil das steht jetzt in dem Plan. Und dann wenn es mir jetzt nicht körperlich, wenn es mir körperlich schlecht geht, dann würde ich es fallen lassen. Aber ansonsten ist es halt, es steht jetzt da, und es gibt für mich keinen legitimen Grund zu sagen, ich mache das jetzt nicht. Deswegen, ich komme eigentlich ganz gut damit klar, denke ich. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Was eine Umgewöhnung war, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist tatsächlich der Punkt, auch mal langsamer zu laufen als im Fünferschnitt. Was mir am Anfang echt schwer gefallen ist und was mir manchmal immer noch echt schwer fällt, zumindest wenn ich alleine laufe, einfach, weil das nicht mein Wohlfühltempo ist. Also mein Wohlfühltempo, wer mich mal ein bisschen bei Strava verfolgt hat, der weiß, das liegt so irgendwo zwischen 4,40 und 4,50 irgendwo dazwischen, und da laufe ich locker und gemütlich und das macht mir Spaß. Und so ein Erholungslauf mit 5,20er Pace oder so, das ist dann doch nochmal, das sind tatsächlich für mich eher so die Mentaleinheiten. Also es fällt mir leichter, so einen Tempodauerlauf zu machen mit so einer 4,20er Pace, vom Kopf her, körperlich natürlich nicht, als so ein 5,20er Lauf oder so. Dann zieht sich dann auch schon mal, und dann bin ich auch froh, dass es so einen immensen Podcast-Output ja auch von euch gibt. Weil dann kann man sich doch so ein bisschen die Zeit vertreiben, weil es ist halt, da braucht man sich auch nicht so aufs Laufen zu fokussieren. Da hat man Zeit, um über Gott und die Welt nachzudenken. Aber alles in allem funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Also ich weiß ja, wie dein Trainer trainieren lässt, und ich meine, wenn da steht 5,30er Schnitt zum Beispiel, dann, okay, wenn der Trainer das sagt, dann ist das so. Da habe ich halt kein schlechtes Gewissen, weil wenn ich laufe, so nach Lust und Laune, und dann, ah nee, das ist mir viel zu langsam, dann muss ich Gas geben. Weißt du, aber wenn der Trainer das sagt, dann mache ich das halt so. So ist meine Denke da zu diesen Läufen. Aber ich weiß, was du meinst. Aber man hat dann immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, so, jetzt laufe ich zu langsam oder ich will auch Gas geben. Aber so, ja, wenn dann jemand sagt, nee, lauf lieber langsam, das hat so einen Sinn, dann hinterfrage ich das nicht. Ich kenne das. Mein erster Gedanke war ja früher immer, als ich so angefangen habe mit Strava und so, war mein erster Gedanke immer so, was denken denn meine Follower, wenn ich jetzt hier auf einmal so 6er-Pace laufe oder so, jetzt mal überspitzt gesagt. Mittlerweile stehe ich da drüber, aber ich weiß noch, während der Vorbereitung für meinen ersten Marathon Düsseldorf damals, da habe ich echt so die ganz langen Läufe immer auf privat gestellt, einfach weil es ja schon so langsam war. Ja, das ist schon so ein bisschen so profilieren. So. Das ist ja, mittlerweile ist mir das scheißegal, mittlerweile weiß ich, was ich mache, und ich sehe dann halt eher, wie es insgesamt aussieht. Da bin ich dann eher stolz darauf, dass ich mal am Ende jetzt neulich mal wieder über 80 Kilometer die Woche gekommen bin oder so, so peu à peu, das sind so Milestones. Oder halt einfach, weil ich jetzt auf ein Ziel trainiere, da weiß ich dann, es ist jetzt nicht wichtig, ob ich jetzt den Lauf heute in 4,30 oder 5er Pace mache, sondern wichtig ist halt für mich, dass ich nächstes Jahr im März einen guten Marathon laufe. Ja. Aber meine Frage dazu ist so, wenn du, beziehungsweise eher an Adrian, wenn man jetzt, Mist, jetzt habe ich eben gerade Bahn verloren. Was hast du nochmal gesagt? es geht ja, wenn du jetzt als jemand, der Erfahrung hat in, sag ich mal, Trainingspläne schreiben oder der ein halber Profi ist, der schon so. Ein halber Profi? Nein, ich meine jetzt, du bist jetzt die Trainer, du hast Athleten und trainierst die, ja? Und es gibt halt Leute, die, wie den Ludwig, ihr habt den ja interviewt, der läuft dem Berliner Marathon was unter 2:40, ne? 2:40. So 2:40, 2:40. Ja, und, so, und der weiß ja, wenn er dann dein Zeit sieht, ja, dass du jetzt diesen Lauf jetzt 5:30 bist, aber einen Halbmarathon dabei gelaufen, ja, dann weiß er ja, was ich meine, dass die Leute wissen, das war die Frage an dich, die Leute wissen ja dann, dass er das richtig macht, oder? Wie jetzt Trainer und ja, Leute, die ein bisschen mehr, ich will jetzt hier nicht Ahnung sagen, aber was ich meine, wenn du jetzt eine riesen Masse an Followern hast. Ja, ja, aber das ist die Strava-Falle, ne? Also ich meine, der Daniel hat das schon richtig gesagt, ne? Also mittlerweile, früher hat er das auf privat gestellt, mittlerweile ist ihm das egal. Ich meine, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, also Leuten ist auch manchmal auch wichtig, was weiß ich, die haben eine Runde und sind 9,7 Kilometer gelaufen, aber die wollen auf Strava 10 haben und laufen diese 300 Meter noch um den Block hier, weil sie unbedingt die 10 haben wollen. Das ist so das, was ich diese Strava-Falle nenne, weil das Gleiche gilt ja für die Pace, ne, und so weiter. Oder für die Wochenkilometer, ja, ich muss nochmal was ich, die 40 oder 50 voll machen, weil das sieht dann cooler aus auf Strava. Ja. Ne? Hat aber so trainingstechnisch null irgendwie was, null was zu sagen. Also von daher, wenn man darüber stehen will, stehen kann, das ist wirklich der Schritt in die richtige Richtung. Also das ist wirklich, also der Plan, ne, den du bekommst, der hat ja schon irgendwie so einen Hintergrund. Ne? Und ich meine, was Leute auf Strava denken, die sollen denken, was sie wollen. Ich meine, wenn so wie du sagst, also du verfolgst den Daniel ein bisschen intensiver und wenn man das so ein bisschen intensiver macht, ne, und jetzt irgendwie nicht, was weiß ich, auf Strava 150 Leute verfolgt, sondern wirklich so seine Pappenheimer hat, ne, dann weiß man, was da abgeht. Ne, dann, du siehst dann ja auch, was weiß ich, 1000 Meter Intervalle in 3:45, 3:50 abzureißen, ne, und dass er dann halt am nächsten Tag in 5:20 läuft. Das ist doch klar. Ja, aber ich sag mal so, bei mir ist halt der Unterschied, nicht nur, dass wir miteinander gelaufen sind, sondern ich weiß ja, was du drauf hast. Ja. Ich sag mal so, wenn ich jetzt meinen nächsten Lauf, einen 6er Schnitt laufe, bin ich einen Marathon trotzdem in 3:18 gelaufen. Ja. Das ist halt, mir ist das egal, ob ich da 10,9 da stehen habe. Ich laufe meine Runde und wenn ich dann zu Hause bin, dann laufe ich jetzt nicht nochmal einmal um das Karree rum, damit ich, weißt du, das ist mir egal. Ja. Irgendwann, da habe ich halt, weil nächstes Mal habe ich vielleicht 11,1 stehen. Also ich meine, das rundet ja dann im Endeffekt auf die Woche auch. Aber ich sage, jetzt bin ich vor der Haustür, da laufe ich nur zum Ende. Da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich aber auch das Problem, ich bin auch ein großer Fan von runden Zahlen. Und das ist, also A, fällt es mir sehr schwer, für unter 10 Kilometer laufen zu gehen, weil ich finde so 10 Kilometer ist so eine geile Grenze. Das heißt, ich war jetzt 10 Kilometer unterwegs. Gruß an Niklas. Genau, Gruß an Niklas an der Stelle. Nee, aber das finde ich tatsächlich, ist für mich so die Grenze. Mittlerweile finde ich es auch nicht mehr so schlimm, aber es ist dann doch eine Überwindung, wenn da steht 8 Kilometer. Früher war für mich tatsächlich fix so, unter 10 Kilometer gehe ich nicht laufen. Okay. Mittlerweile gehe ich auch mal 5 laufen und so, oder halt wie es auch passt. Aber es ist halt auch, ich habe so eine Affinität zu runden Zahlen. Das ist halt, wenn ich an der Haustür rauskomme, auf Stopp drücke und da steht jetzt genau 10,0 oder 11,0 oder so, dann geht, und da habt ihr noch eine glatte Pace von 4:40 oder 5 glatt und habe am besten noch Durchschnittspuls 150, alles runde Zahlen, dann geht mir das Herz auf, dann kann ich den Shampoo saugen machen. Was machst du eigentlich, wenn du einkaufen gehst und dann steht da 39,98 Euro? Der Rest ist Trinkgeld. Bezahle ich per Karte. Ja, aber dann hat dich wahrscheinlich der letzte lange Lauf von 29 Kilometern schon ziemlich gewurmt, oder? Ja, wir hatten drüber gesprochen, da kam auch noch, grüße noch mal an Ludwig, weil also ich weiß gar nicht, ob er den Podcast hört. Okay, also er ist auf jeden Fall im Wechselzone. Dann hört es bestimmt, der Ludwig ist auch ein super Typ. Und der hat es ja dann spaßeshalber bei Twitter nochmal angeschrieben, so den einen hättest du ja für die 30 noch voll machen können. Also geschrieben darf ich nicht. Nee, tatsächlich ich hab geschrieben, an dem Moment war die Sehnsucht nach der Wanne größer und das war tatsächlich auch Fakt. Es hat geschneit, es war eklig, ich war einfach nur froh, dann die 29 voll zu haben. Und da ist dann wieder der Punkt und da hilft mir das einfach einen Plan zu haben. Weil dann mache ich mir keinen Kopf mehr oder weniger einen Kopf drüber, was sieht jetzt gut aus oder ach, jetzt muss ich aber eine runde Zahl haben oder so, sondern das ist dann halt einfach so. Und wenn da steht 29 Kilometer, dann laufe ich die 29 Kilometer und dann ist auch gut. Dann muss ich nicht noch die 30 machen. Wäre ich für mich gelaufen, also wäre ich jetzt ohne Trainingsplan gelaufen, wäre ich garantiert entweder 28 oder 30 gelaufen. Die 29 hätte ich so nicht gemacht. Aber dadurch, dass ich das mehr oder weniger vorgegeben habe, stellt sich mir die Frage dann nicht mehr. Ja, ich denke mir dann aber auch, jetzt, wenn du einen Trainingsplan hast, dann ist das Endziel, dass man ja dann, auf das man hintrainiert, ist ja dann eher so, steht im Vordergrund, als jetzt das frei nach Schnauze. Also momentan ist es ja bei mir auch so, ich mache mir so nach Lust und Laune, weil einfach meine Saison war auch ein bisschen länger als jetzt deine. Du hast ja jetzt schon angefangen. Ich denke, ich werde nächsten Monat Adriano mal anhauen wegen neuen Plan. Wir haben ja schon über das nächste Ziel gesprochen. Das können wir ja nachher. Ja, vielleicht willst du es nochmal lüften heute. Ja, wir können es ruhig lüften. Wir haben ja, ich werde mich auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich mir heute hier in der live hier mich beim Rotterdam-Marathon anmelden. Aber eigentlich dachten wir, dass du ein bisschen später kommst, deswegen, dass du dazu kommst, deswegen, das hätten wir so ein bisschen überbrückt. So. Aber so, ja, nee, also ich werde auf jeden Fall, geplant ist der Rotterdam-Marathon am 8. April. Sau cool. Wann ist der Utrecht? Ich glaube, 18. März, also auf jeden Fall Mitte März, okay, ja, ist das Wochenende vom... Ja, das ist gut, wenn ich dann sehe, dass du jetzt, keine Ahnung, 3:05 gelaufen bist oder sowas, dann weiß ich, wo ich... Wie gesagt, ich werde auch, und das halte ich auch eigentlich wert, in keinem dieser Podcasts, die irgendwo auf dieser Welt erscheinen, werde ich vor dem Utrecht-Marathon ein Ziel definieren. Das werde ich nicht tun. Ich werde nur sagen, mein einziges Ziel ist, ich werde unter 3:20 laufen und eine neue Bestzeit. Und mehr sage ich da vorher nicht. Ich würde einfach, ich persönlich... Einfach das Beste rausholen. Ja, ich habe gestern, habe ich mir so gedacht, weißt du was, dann habe ich mir das auch nämlich in Rotterdam überlegt, sag ich will Rotterdam einfach nur noch schneller laufen als 3:18. Was dabei rauskommt, ist mir egal. Pass auf, an deiner Stelle würde ich aber sagen, du machst einen Marathon zum Genießen. Ein Sightseeing-Marathon. Und läufst, um das nochmal ein bisschen zu steigern, läufst in Florenz bis, glaube ich, den ersten Kilometer, glaube ich, 5:20 oder 5:30, glaube ich, da läufst du einfach Rotterdam, 1. Kilometer, 7er Schnitt. Genau. Den gehst du einfach. Ja, dann statt den letzten Kilometer machst du dann keine 4:12, sondern machst dann irgendwie eine 3:50 oder so. Ja, das wird ein bisschen wahrscheinlich nachhängen. Was da los war, das war, kann man nicht vergleichen. Also, ich sag mal so, du hattest deinen letzten langen Lauf an dem Sonntag, wo es so richtig geschneit hat. Ich glaube, da hat es ganz Deutschland richtig geschneit. Also, und ich habe mir noch gedacht, geil, ich glaube, ich gehe laufen. Das ist so ein Wetter, wo ich dann denke, ey, da gehe ich gerne laufen. Aber wenn es dann wie ein paar Tage später oder heute so schüttelt und der Wind weht wie Sau, ja, dann, das ist so eine Grenze. Also man sagt ja, die richtigen Läufer hier unter uns sagen natürlich alle, es gibt kein schlechtes Wetter, ja, aber es gibt halt Wohlfühlwetter und es gibt halt Scheißwetter. Und das ist halt das Wetter, wo ich mich nicht wohlfühle, wenn es dann halt regnet und dann noch, wie wir vorhin drüber gesprochen haben, der Gegenwind und so. Und das regt mich dann so richtig auf, wenn du dann auf einmal so einen Gegenwind hast und der bläst dir dann so um die Ohren, dass du einfach fast stehst beim Laufen. Du hast das Gefühl, du kommst gar nicht mehr voran. Wind ist auch einfach das, was mich manchmal wütend macht. Das ist tatsächlich wirklich so. Ich habe Gott sei Dank in den letzten Wochen nicht mehr. Es ist mir schon echt vorgekommen, dass ich auf der Laufstrecke einfach geflucht habe oder einfach mal laut geschrien habe, so, ey, was soll der Scheiß? Weil du läufst halt aber gegen den Wind permanent und es wird ja auch nicht weniger. Gerade wenn du so eine lange Gerade hast, wie letzten Sonntag, mit Schnee, der dir die ganze Zeit ins Gesicht bläst. Also das Ding am Wind ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine Steigung hochläufst, dann weißt du, okay, da oben ist es zu Ende, ich kann es sehen. Und beim Wind kannst du es nicht abschätzen. Ja. Das ist ohne Ende, du weißt es nicht. Du kannst es noch 15 Kilometer vor dir haben, es kann auch irgendwann mal aufhören, aber du weißt es nicht. Ja. Und das ist ja auch eben das Schlimme an der Geschichte. Ja. Ich muss aber nochmal sagen zum Trainingsplan. Das, was für mich tatsächlich der größte Mehrwert oder der größte Vorteil ist, ich muss mir einfach keine Gedanken mehr drüber machen, wie meine Trainingswoche aussieht. Also selbst wenn ich spontan laufe, habe ich ja irgendein Muster im Kopf. Dann weiß ich, ich will die Woche ungefähr so und so lang laufen. Oder ich weiß, ich laufe heute 20 Kilometer oder 10 oder 15 oder 30. Und so ist es natürlich für dich dann vielleicht nicht so einfach, weil ich dann sage, ich delegiere die Verantwortung gewissermaßen. Aber es ist halt für mich dann als Athleten oder Sportler, ist es halt wahnsinnig, wahnsinnig entspannt, wenn du einfach die E-Mail öffnest, guckst, am Mittwoch ist das und am Donnerstag ist das und am Freitag ist das. Und du hast halt so den ganzen Druck, dir selber Gedanken über dein Training zu machen. Natürlich, und da fragt man auch, und dann frage ich auch mal nach, so, hey, oder natürlich passt es manchmal zeitlich nicht, was der nächste Vorteil ist, dass man halt auch variabel ist, wenn man dann so einen entspannten Coach hat, den man mal anhauen kann, wenn irgendwas ist. Aber das ist wirklich so der große Vorteil, dass man halt einfach, man hat Struktur, man hat einen Plan, und man ist selber nicht dafür verantwortlich. Man muss halt nur noch den Ehrgeiz oder die Disziplin haben, das dann auch durchzuziehen. Vor allem den Ehrgeiz. Ja, nee, aber du sagst es, aber für mich zum Beispiel als der Trainer liegt der Reiz genau da drin. Ne? Also ich trainiere ja keine Profis, ich trainiere alle so, ne, Altersklassenathleten, die nebenbei Familie haben, die Job haben. Und das ist halt die Herausforderung dabei, ne? Da jetzt irgendwie was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Ne? Also das ist auch das, was mir daran so richtig Spaß macht. Ja. Da jetzt irgendwie zu tüfteln und zu gucken, okay, jetzt passt das nicht, ja, was können wir halt nochmal ändern, wo können wir das nochmal... Das hatte ich auch zum Beispiel jetzt mit Niklas die Tage, ne, der jetzt ein Vereinstraining nicht teilnehmen konnte. Und da guckst du, da denkst du, okay, wie kann man die Woche so rumbiegen, dass das alles noch passt. Ne? Gerade beim Niklas, der hat im Endeffekt 3 schnelle Einheiten in der Woche, weil er halt der schnelle Junge ist und hinter denen, die ich trainiere. Und ja, das ist schon echt eine coole Geschichte. Also das ist das, was wir, also diese Herausforderung, dem stelle ich mir sehr gerne. Ja, ich hatte, um ein bisschen auf andere Themen zu kommen, ich hatte letztens, wo ich euren Podcast gehört habe, euer letzten, also jetzt nicht den letzten, der noch nicht rausgekommen ist, sondern den mit dem Kochen. Und da habt ihr nämlich gesagt, Wahnsinn, was ich da gelaufen bin und so. Und für mich ist das einfach nur irgendwie so, ja, jetzt bin ich eine Minute schneller als in Köln. Ja, so jetzt die Welt ist es jetzt nicht. Ja, gut, ja. Ein bisschen im Hintergrund, okay, ja, ich verstehe ja alles. Aber worauf ich hinaus will ist, ich gucke mir jetzt mal Niklas seine Zeiten an, was der da abzieht, ja, dass er jetzt hier die 10 Kilometer unter 40 laufen will und so. Und dann wird er in seiner Altersklasse oder ich glaube, der kommt auch manchmal aufs Podium in, Gesamt. Und ich finde, das ist ja krass, was der abzieht. Ja. Oder was du dann immer hier in deinem Training auch leistest. Oder jetzt, bevor wir Köln zusammengelaufen sind, warst du ja deutlich schneller als ich mit deinen 24. Ja. Da kam was für eine krasse Zeit. Ja. Und dann, also man achtet ja gar nicht so auf sich so ein bisschen, sondern man ist ein bisschen, ja, also zumindest von meiner Sicht bin ich so ein bisschen, ja, jetzt ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit auf meine Position. Ich gucke lieber so, ja, die anderen sind doch viel krasser als ich so. Das ist so mein Denken. Aber das finde ich so entspannt auch in dieser Läufer-Szene oder dieser Läufer-Community. Die meisten sind sehr, sehr, natürlich gibt es auch Arschlöcher, die arrogant sind, aber die meisten sind sehr, sehr ehrfürchtig und wissen einfach die Leistung des anderen zu schätzen. Und die sagen dann, ach, was ist denn das? Ich habe doch nur das und das geleistet. Guckt euch doch mal Folgendes an oder guckt doch mal, was du da und da geleistet hast. Das finde ich so super angenehm. Du kannst halt hingehen und so eben, mir fällt jetzt wieder als bestes Beispiel der Ludwig ein, er wird besonders oft gegrüßt in dieser Folge, aber der reißt dann da halt einfach seine Einheiten runter, die einfach der Wahnsinn sind, und dennoch kriegst du auch von ihm dann mal so einen Kommentar, so krass, was du da gemacht hast, und du denkst so auf der einen Seite, ey, du bist doch eigentlich viel krasser als ich, aber man nimmt das dann so wertschätzend an, und ich finde es super cool. Ja. Ja, das stimmt, ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Du willst ja noch weite Strecken schwimmen, was ich auch richtig krass finde. Ja, relativ. Also ich wäre gerne die 6 Kilometer in Köln geschwommen, aber das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, dass das ja sehr schwierig wird, und ich will mich da nicht einfach nicht zu sehr unter Druck setzen. Weißt du, ich will diese Saison will ich eher so wirklich so locker angehen. So mein Hauptwettkampf steht erst Ende August an, also ist noch jede Menge Zeit bis dahin. Ansonsten steht unsere Staffel an. Und ja, klar, Schwimmen ist auf jeden Fall bis August steht im Vordergrund, beziehungsweise bis das Training für den Exterra anfängt. Ja, aber so richtig krasse lange Distanzen werden es nicht. Was ich mir allerdings vorgenommen habe, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten oder sagen, aber was ich mir vorgenommen habe, ich will so die eine oder andere Einheit so im Becken oder vielleicht mal draußen, wenn jetzt irgendwie Frühling, Sommer ist, mal schwimmen, die ich noch nie geschwommen bin, also sprich jenseits der 5 Kilometer. Also bis zu 5 Kilometer bin ich ja schon im Training geschwommen, das will ich jetzt mal ein bisschen ausweiten. Du weißt, dass es Kopfhörer gibt, die... Also, den man ja auch im Wasser benutzen kann. Ich habe damit überhaupt kein Problem, gar nicht. Also ich kann wirklich 200 Bahnen im Schwimmbecken schwimmen, habe ich null Probleme, wirklich. Also das Weiteste, was ich mal geschwommen bin im Training, das ist aber schon ein, zwei Jährchen her, waren 3,2 Kilometer und eigentlich hatte ich gedacht, ja, machst du 3,5, aber ich habe nicht so keinen Bock mehr. Es ist mir einfach wirklich zu langweilig und irgendwann merkst du ja auch selber, zumindest merke ich selber, dass dann auch die Körperspannung nachlässt und ich unsauber schwimme. Jetzt musst du halt abbrechen, es bringt halt auch nichts mehr, jetzt so hier rum zu planschen, sag ich jetzt mal. Ja, man merkt ja richtig, wenn die Arme werden dann schwer, du lässt sie dann eher so ein bisschen ins Wasser fallen, weißt du, und dann, also, was ich immer faszinierend finde, das habe ich vor etwas längerer Zeit mal, wo ich noch in Laubach im Schwimmbad gegangen bin, da gab es wirklich Leute, ich will denen jetzt nicht zu nahe treten, die werden es auch nicht hören, die waren schon ein bisschen älter, denke ich mal, die leben nicht mehr. Nein, der lebt bestimmt noch, aber nee, also er, ich weiß noch, er ist ins Wasser und hat so gespritzt, ja, also er hat jeden Armschlag, der hat einfach nur ja super, das Wasser hochgespritzt und den Beinschlag, da waren die Beine halb draußen und ich habe noch zu meinem Kumpel gesagt, sieht das bei mir auch so aus? Also, ich war voll unsicher, ob ich da auch so schwimme, ob das auch so doof aussieht. Aber ja, das merkst du. Ja, aber ich meine, wenn du so mit dem Wasser um sich spritzt, das merkst du, das geht gar nicht an. Ich merke das auch, wenn ich jetzt sage ich mal, sanft mit Wasser, mit der Hand ins Wasser eintauche oder wenn ich richtig die Hand ja, das, drauf klatsche. Genau das meine ich. Das meine ich mit dem, du irgendwann wirst du ja unsauber und dann klatschst du so aufs Wasser und dann weißt du schon, jetzt einfach entweder die Müdigkeit, deine körperliche Müdigkeit setzt langsam ein und das bringt dann halt auch irgendwann nichts mehr. Ist ja genauso wie beim Kraftsport. Wenn du jetzt hier, keine Ahnung, eine 50 Kilo Hantel über Kopf hebst und irgendwann merkst du, dass du einfach. 50 Kilo Hantel? Das ist eine riesen Hantel. Von mir aus, was ich 20 Kilo, ist egal. Wenn du irgendein Gewicht über den Kopf machst, hast du keine Ahnung, 10 Mal und irgendwann nach dem fünften Wiederholen bist du einfach auch unsauber und dann wird es ja auch ein bisschen gefährlich für den Körper. Was sagt der Trainer dazu? Ja, ist so, tatsächlich. Ja. Nee, ja, was soll ich denn dazu sagen? Klar, also wenn du selbst merkst, dass du unsauber wirst, dann klar, dann sollte man das Training da jetzt vielleicht mal beenden oder zumindest mal weniger Gewicht nehmen, weil mit dem Gewicht kannst du nicht mehr arbeiten. Beim Schwimmen ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Also ich weiß es nicht. Klar, irgendwann wird man halt müde. Also das hängt dann von deinem Trainingsstand ab. Ja, also ich meine, am Anfang, wenn du jetzt wochenlang im Wasser nicht warst, dann bist du schon nach 1000 Meter unsauber oder so. Aber deshalb ist ja beim Schwimmen das Intervalltraining gut. Ja, du machst ja immer zwischendurch Pausen, dann erholst du dich etwas und dadurch kann man das Training etwas strecken. Daniel, wie ist das für dich jetzt so? Du machst ja jetzt auch Seilspringen. Du machst ja jetzt auch Krafttraining und bist ja in Adrians Folterkammer öfters gesichtet worden. Ja, ich war ja auch zeitlang öfters hier und wie fühlt sich an so? Ich weiß nicht, hast du vorher großartig jetzt Krafttraining mit in dein Training einfließen lassen und wie fühlt sich das körperlich danach für dich an, wenn du dann noch mit dem Lauftraining zusammen kombinierst? Also ich war jetzt bestimmt ein Jahr, anderthalb so aus dem Krafttraining draußen. Ich bin früher, habe sehr viel Zeit im Fitnessstudio verbracht, noch bevor ich angefangen habe zu laufen. Ja. Tatsächlich im McFit in Gießen mit den ganzen Pumperbrüdern. das muss ich erzählen, ich bin tatsächlich mal aus der Dusche rausgekommen, da stand da einer nackt vorm Spiegel und hat seinen Bizeps eingeölt. Seitdem ist das mein Running-Gag, dass wenn ich irgendwie nur ein Gewicht anfasse, dass ich mich erstmal einölen muss. Mit Erdnussöl am besten. Aber das ist tatsächlich, also dieses absurde Bild, wenn du aus der Dusche rausgehst, da steht jemand nackt vorm Spiegel und ölt sich ein. Einfach, also nicht, weil er nur. Und das Handy liegt schon bereit. Ja, tatsächlich, er stand dann davon und hat ein Foto gemacht. Also dann schon Oberkörper aufwärts, aber bei dem hätte mich auch nichts mehr gewundert. Sei froh, dass er nicht was anderes eingeölt hat in dem Moment. Ja, tatsächlich. Hätte auch meine Aufmerksamkeit gehabt, wahrscheinlich. Aber eher eine geschockte Aufmerksamkeit. Ja. Aber auf der einen Seite aber auch beeindruckend aufgrund der Fähigkeit und der fehlenden Empathie, sich dann dahinzustellen und sich dann da einzuölen in der Umkleidekabine. Halt auch wirklich den Spiegel, an dem du reinkommst, also direkt aus der Dusche, also du, und auch aus dem Eingang vom Klo, egal von wo du geguckt hast, du hast ihn da gesehen vom Spiegel, wie er sich eingeölt hat. Grandios. Ja, er wollte vielleicht das. Ja, ja, natürlich. Also, hat er auch viel an seinem Körper gearbeitet wahrscheinlich. Also der wollte wahrscheinlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit dafür haben. Und deswegen war mir Krafttraining nicht komplett fremd. Ich bin aber halt auch wahnsinnig raus. Also fernab davon, was ich früher geschafft habe. Und ich habe früher halt nie mit Hanteln oder freien Gewichten trainiert, sondern immer mit den geführten, isolierten Geräten. Mhm. Und deswegen macht mir das auch Spaß. Aber klar, so Kniebeugen mit Gewichten oder so und am nächsten Tag laufen gehen und auch zwei Tage später laufen gehen, da läuft man auch mal im Cowboy-Schritt und relativ breitbeinig. ja, aber es ist so letztlich. Es gibt spaßigere Einheiten, aber der Adrian erklärt das schon ganz gut und es macht dann auch Spaß, zumindest wenn man mal mittendrin ist. und letztlich mache ich das auch dafür dann gerade da, dass ich dann langfristig ein Ziel sehe und ich verstehe, warum es gut ist, ebenso wie das Seilspringen. A, lebe ich noch, das ist schon mal gut. ich hab noch nichts kaputt gemacht, nennenswertes zumindest. Meine Nachbarn haben sich auch noch nicht beschwert und ich sehe halt auch einfach den Sinn und Zweck dahinter und deswegen mache ich es dann auch. Ja, ich sehe gerade ein bisschen so die Zeit. Wir müssen. Ja, wir haben noch ein paar Minütchen, ne? Ja, 5 Minuten, ja. Oder? Ja, ich schneide das gleich mal raus. So, wir kommen jetzt zum Spoilern von Episode 8. Genau, wir sind gerade aus dem Kino raus. Und genau. Was fandst du gut? Den Eisverkäufer hätte ich erschossen. Ja, also. Ja, das sind auch so Sachen, wo ich. Was einerseits, klar verstehe ich, die bezahlen sehr viel für einen Film, ja. Und andererseits denke ich mir dann auch wieder, also so zu sehr dann auf diese, ja, wir wollen euer Geld haben, Schiene zu gehen, finde ich dann immer ein bisschen nervig. Das ist, ja, man versteht es aber irgendwo auch wieder nicht. Also das ist halt schwierig. Genauso wie im Schwimmbad. Ja, manche Typen versteht man, hatten wir in der letzten Episode, und manche ja, ist schwierig. Ja, hast du noch eine Frage? Ich meine, Fragen hätte ich schon ein paar, aber wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Gell? Also, von daher. Ja, Daniel war auch bestimmt nicht das letzte Mal bei uns im Podcast. Nee, also ich fand diese Episode auch sehr, sehr cool. So ein bisschen, ja, einfach mal drauf losquatschen. Wir hatten jetzt so gar kein Thema an sich so gerne. Aber ich meine, im Endeffekt, wenn so drei Ausdauerathleten, ist ja kein Läufer mehr. Ja, wir arbeiten gerade. Apropos, habt ihr mein ich war ja laufen. Ich war tatsächlich laufen. Also so eine ganz komische Fügung der Zufälle und der Ereignisse hat mich echt zum Laufen gebracht. Zum einen habe ich vom Daniel hier wirklich ein cooles Geschenk bekommen, das mich da wirklich motiviert hat, mal laufen zu gehen. Und just am gleichen Tag hat mich ein Kumpel angerufen, ob ich laufen gehen will. Und da habe ich mir gedacht, okay, also, naja, dann gehe ich mal laufen. Ja, da wollte ich nochmal, also da muss ich nochmal mit dir reden, weil ich habe letztes Mal gesagt, in der letzten Episode, ja, eventuell, ich glaube, du wirst nach dieser Episode laufen. Und du bist gar nicht darauf eingegangen, du hast einfach nur gelacht, weil du wusstest, was ich meine. Aber ich dachte mir so, als ich beim Schneiden die Episode gehört habe, die Zuschauer verstehen das jetzt gar nicht. Deswegen klär das doch mal auf, was passiert ist. Genau, das war nämlich an dem Tag, als wir das aufgenommen haben. Den Tag davor hatte ich das Geschenk bekommen von Daniel und irgendwie quasi in der Sendung, beziehungsweise kurz davor, also wirklich Sekunden davor, habe ich irgendwie eine WhatsApp gekriegt hier von einem Kollegen, ob ich Bock habe, mit ihm laufen zu gehen. Und da habe ich ihm halt schon während der Sendung halt Ja geschrieben. Und, ja, aber wollte halt noch nichts dazu sagen. Genau. Wenn wir noch ein paar Minuten haben, müssen wir jetzt mal ein bisschen die Lobhudelei mal rausholen. Und zwar muss ich mich ganz sehr, und ich will das in aller Öffentlichkeit tun, beim Daniel bedanken, der ein riesengroßer Faktor war, dass ich mir gestern meine Uhr bestellt habe. Ja, also ich freue mich immer, wenn ich Leute dazu bewegen kann, Geld auszugeben. Das kann ich gut. Ja, ja. Und Geld ausgeben. Also, als ich auf jetzt kaufen gedrückt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe eine Waschmaschine gekauft, zumindest vom Preis her wird es ungefähr hinkommen. Aber ja, fleißige Hörer werden wissen, was ich mir geholt habe, aber ich will jetzt auch nicht mehr weiter darauf eingehen, was ich mir geholt habe, weil es gibt bestimmte Dinge, die mich ein bisschen genervt haben. Aber ja, wie gesagt. Ja, davon hast du ja auch schon berichtet im Podcast, ne? Dinge, die dich genervt haben. Ja, ja. Also es war eine schwere Geburt, aber dank Daniel, nochmal danke dafür. Hier öffentlich. Zu viel habe ich ja da, so groß war mein doch, Beitrag. Sehr, sehr, sehr groß, aber. Da war es schon sehr, sehr, sehr, war sehr, sehr also es war sogar eigentlich so der Punkt, warum es dann doch die Uhr geworden ist, die ich mir eigentlich erhofft hatte. Also ich habe dir auch gestern geschrieben, warum ich sie mir geholt habe, und zwar, weil. Ja, sie hat eigentlich alles, was ich die ganze Zeit haben wollte, in einer Uhr. Es wird bestimmt demnächst mehr, größer geben, aber das sind eigentlich alle die Funktionen, die ich brauche, die ich haben möchte. Und ja, deswegen wollte ich schon unbedingt die haben. Ja. Aber der Adrian hat es mir nachgetan, würde ich mal behaupten. Du hast mir jetzt irgendwie vor 3 Tagen irgendwie geschrieben, dass irgendwas bei dir passiert ist und du dich jetzt... Genau, ich hatte, um das jetzt so kurz zu machen, ich habe einfach nach meiner letzten Schwimmeinheit, hatte ich einfach so die Schnauze voll von der Polar gehabt, weil sie so einen Mist zeigt. Ja, und mal ganz davon zu schweigen, wenn ich jetzt, und da wären wir wieder bei dem Punkt, wenn ich die Daten hoch auf Strava lade, irgendwie komischerweise wandelt die Strava die Daten oder sie übernimmt sie einfach so. Ne? Also ich mache ja viele Intervalle oder mein Training besteht ja nur aus Intervallen und dementsprechend gibt es ja viele, viele Pausen dazwischen. Ich weiß von anderen Triathleten, die Garmin haben, dass die Garmin die Pausen rausnimmt. Du hast die reine Schwimmzeit, das tut die Polar nicht. Des Weiteren hatte ich in der letzten Zeit oft auch ich sage jetzt einfach mal 2000 Meter geschwommen, die hat mir irgendwie nur 1600 angezeigt, wieso auch immer. Ja, und halt lauter solche Geschichten. Und ist das Becken nur 48 Meter lang? Nein. Das ist mal so, mal so. Also mal zeigt sie eine Bahn von, wenn ich jetzt in der Bahn schwimme, zeigt sie 50 Meter und dann schwimme ich hin und zurück und dann zeigt sie auch nur 50 Meter, obwohl es dann 100 sind. Ja, lauter so Geschichten. Und ich habe mich wirklich genug in der letzten Zeit halt mit der Polar geärgert und habe mir gedacht, okay, also werde ich jetzt ein Garmin-Jünger und habe mir eine Garmin bestellt. Magst du sagen, welche? Ja, die 735er cool. XT. Ja. Eigentlich hätte sie heute da sein sollen, aber... Ja, ob sie jetzt heute kommen oder morgen. Also ich habe da ja Kritiken zugelesen en masse, die muss ja richtig, richtig gut sein. Also gut, die Fenix-Reihe ist ja sowieso schon sehr, sehr beliebt und offensichtlich gut, sonst würde sie sich nicht so gut verkaufen. Und die 735 kommt ja auch richtig gut an und zur Bewertung wird sie auch über den Klee gelobt. Ja, und ich hab wirklich letzte Zeit bei dem einen oder anderen halt geschaut, weil ich wollte halt auch das mal so vergleichen. Ich wollte halt gucken, gibt das jemand, der schwimmt, der auch Polar hat und halt auch solche Probleme hat? Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich gar keinen gefunden. Und der Problem hat oder gar nicht? Der Polar beim Schwimmen benutzt. Es gibt Jungs, die ich weiß von einigen, die Polar haben, die aber die Daten auch gar nicht hochladen, weil sie ähnliche Probleme haben und dann halt gesagt haben, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und auf Privatstellen und so. Ja, aber auch verständlicherweise. Das ist so, als wenn du jetzt einen Tempodauerlauf machst, weißt du, und von was weiß ich, 10 Kilometer und der zeigt dir nur 8 und zwar du bist 4er Schnitt gelaufen, aber der zeigt dir 5,30er, so ungefähr. Ne? Das ist halt ärgerlich, ne? Weil wofür habe ich dann die Uhr? Ne? Mhm. Es geht jetzt gar nicht mehr um Strava, es geht einfach darum, dass die Uhr das irgendwie beim Schwimmen nicht hinbekommt. Und deshalb halt mein Entschluss, weil ich meine, das Schwimmen wird jetzt, also mein Training ist jetzt sehr schwimmlastig, ne? und die Polar, die ist da einfach untauglich. Ja. Und ich bin da auch schon ein bisschen zahlenaffin, muss man schon sagen. Also das so ganz ohne Uhr möchte ich dann halt auch nicht. Ich glaube, als Trainer muss das ja auch sein. Ich meine, du musst ja schon, sag ich mal, so die Vorliebe da haben, den Leuten dann zu gucken, wie ist er jetzt, was hat er jetzt gemacht und so. Ja, also stellenweise habe ich das bei dir, ich gucke mir halt wirklich dann so, da ist der in den Schnitt gelaufen und wo ist er denn überhaupt rumgelaufen und so, wie viele Berge hat er drin gehabt und so, das ist schon, aber so. Da muss mein letztes Intervall lustig ausgesehen haben, weil da bin ich ja gerade ausgelaufen mit einem Intervall und auf einmal war ich im Hochwasser und bin erstmal so rumgestapft wie ein Irrer, bin immer weiter ins Wasser gelaufen, bis ich dann so gefühlt halb in der Wiesek stand, weil sie über die Ufer getreten ist und habe gedacht, oh, das ist mir alles so blöd und dann bin wieder umgedreht. Aber diese Intervall ist ja gar nicht so langsam. Also das ja, ich bin sehr gut reingekommen. Ja. Und dann, na gut, ich halt hab versucht, ja das Tempo hochzuhalten. Ich glaube, mein Puls ist an der Stelle auch mal kurz explodiert. Das gefühlt an der Stelle. Und dann habe ich kehrt gemacht. Ja. Gut. Okay. Wir haben jetzt eine Viertelstunde. Ja. Ich würde sagen. Und wenn ihr besser nicht, dann wird es nachher von der GEMA gesperrt. Ja, nee, genau. Wir müssen los. Wir müssen ins Kino. Es tut uns leid. Wir würden gerne noch 2 Stunden weiterreden. Aber ich würde sagen, nächstes Mal laden wir einfach Niklas mit ein und dann machen wir so 2 Stunden. Aber der Niklas muss dann hier rüberkommen. Ja, also aber wie gesagt, ich habe es gesagt, wir brauchen die Staffel. Ein ganz anderes Thema. Ganz anderes Thema, sind wir dran. Auf jeden Fall danke Daniel, dass du es möglich gemacht hast. Ein bisschen hin und her geschiebe mit der Arbeit und so. Auf jeden Fall war sehr cool, hat mir sehr, sehr cool gefallen. Eine meiner Lieblingsepisoden, jetzt schon, das weiß ich. Danke Adrian, dass du uns hier den Tisch zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne. Auch nett, dass du dabei warst. Ja, genau. Ja, ansonsten danke auch an mich. Der das Equipment gestellt hat. Ja, Gott. Wir sollten aufhören. Wir müssen los und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Von mir aus auch tschüss und der Gast hat das letzte Wort. Hat mich sehr gefreut. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ciao, ciao. Tschüss.